Hi, good morning, good morning. Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Isn't it beautiful that all your stuff from the past is deleted and cannot be retrieved? Ist es nicht schön, dass der ganze Mist deiner Vergangenheit ausradiert ist und nicht wiederhergestellt werden kann? Look, Paul emphasizes this, like when he says this. Paulus betont das, indem er sagt: Everything we once were in Adam. Alles, was wir einst in Adam waren, What were you in Adam? was warst du in Adam? A sinful nature. Ein sündhaftes Wesen. You didn't have to sin to get a sinful nature. You sinned because you had a sinful nature. Du musstest nicht sündigen, um eine sündhafte Natur zu bekommen. Du hast gesündigt, weil du diese sündhafte Natur hattest. Think about this. Denk darüber nach. So that's who you were in Adam. Das warst du in Adam. But that has been placed onto the cross and nailed permanently there as a public display of cancellation. Aber das wurde an sein Kreuz geheftet und als öffentliches Zeichen der Aufhebung für immer dort festgenagelt. Guys, I want you to please understand something about the spiritual world. Ich möchte wirklich, dass du etwas über die geistliche Welt verstehst. You know, the spiritual world is so real. To me, it's more real than the visible world. Die unsichtbare Welt ist so real. Für mich ist sie viel realer als die sichtbare Welt. But unfortunately, Aber leider most people consider the visible world much more real than the invisible world. hält die Mehrheit die sichtbare Welt für viel realer als die unsichtbare Welt. But the spiritual, the world is invisible to you, it is totally and completely real. Aber die geistliche Welt, die unsichtbar ist total echt und real. So look what happened. Schau, was passierte. In the spiritual world, the cross is a reality today as it was when it actually took place. In der geistlichen Welt ist das Kreuz heute noch genauso Realität wie zu der Zeit, als es passierte. And I'll tell you why. Und ich sag dir warum. Because God is a God of eternity. There is no past, present or future. Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Bei ihm gibt es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. You know, it's all the same. Das ist alles das Gleiche. To the eternal God, everything is the same. Für den ewigen Gott ist das alles das Gleiche. So right now, genau jetzt the devil can see the cross. kann der Teufel also das Kreuz sehen. And as the devil sees the cross and looks at the cross, Und wenn der Teufel das Kreuz sieht und anschaut, guess what the devil sees there? Rate mal, was er dort sieht. He sees something that is so terrifying to him, but so beautiful to us. Er sieht etwas, was für ihn so beängstigend ist, aber gleichzeitig so schön für uns. He sees all of your sin and your sinful nature nailed there. Er sieht all deine Sünden und deine sündhafte Natur dort festgenagelt. And it's publicly displayed. Das ist öffentlich sichtbar gemacht. To remind the whole spiritual world forever that the cross has triumphed over sin. Um die ganze geistliche Welt für immer daran zu erinnern, dass das Kreuz über die Sünde triumphiert hat. Look, it says, and nailed permanently there. Schau, es heißt, für immer dort festgenagelt. The devil will know forever that the cross triumphed. Der Teufel wird für immer wissen, dass das Kreuz triumphiert hat. The angels will know forever that the cross has triumphed. Die Engel werden für immer wissen, dass das Kreuz triumphiert hat. God the Father will know forever that the cross has triumphed. Gott, der Vater, wird für immer wissen, dass das Kreuz triumphiert hat. But what happens? Doch was passiert? We are so connected to the visible world that we don't believe what happened in the invisible world. Wir sind so mit der sichtbaren Welt verbunden, dass wir nicht merken, was in der unsichtbaren Welt passiert. So Reinhard, how does this work? Reinhard, wie geht das? It works like this. Es funktioniert wie folgt. When you're reminded of your past, when you're reminded of your sin and your guilt and your shame, wenn du an deine Vergangenheit, deine Sünde und Scham erinnert wirst, you close your eyes. Dann schließt du deine Augen. And you start to say, Jesus, I thank you that on the cross it's been publicly displayed that it's all cancelled. Und sagst, danke, Jesus, dass das alles ans Kreuz genagelt wurde und dort als öffentliches Zeichen hängt, dass es gelöscht ist. And with your closed eyes, you literally create an image of the cross. Und mit geschlossenen Augen stellst du dir das Kreuz bildhaft vor. And then in your heart, you put there every bad stuff that you've ever done that's accusing you right at this moment. Dann hängst du in deinem Herzen alles ans Kreuz, was du falsch gemacht hast und was dich anklagt. Remember, I'm not saying go back and dig in your past and imagine this. No, no, no, no. Denk dran, ich sage nicht, du sollst in deine Vergangenheit graben und Zeug ausbuddeln. Nein, nein, nein, nein. I'm saying the things that are accusing you. Ich spreche von Dingen, die dich momentan anklagen. Close your eyes, go into your heart zone. Da schließt du deine Augen, gehst in deine Herzenszone. And then visualize the cross. Und stellst dir das Kreuz vor. And visualize a huge nail. Dann stell dir einen großen Nagel vor. And visualize all of the stuff that's accusing you right now nailed there. Und visualisiere, dass alles, was dich gerade anklagt, dort festgenagelt ist. And then visualize in huge red letter written over it, cancelled out permanently. Und dann stellst du dir vor, wie in großen roten Buchstaben darüber geschrieben steht, für immer ausgelöscht. Jesus made a public display. Jesus hat ein öffentliches Zeichen gesetzt. Do you know, it is such a terrible trick of the liar called devil. Weißt du, es ist so ein furchtbarer Trick des Lügners, auch Teufel genannt. To hold us in the prison of your past. Dich im Gefängnis deiner Vergangenheit festzuhalten. How can you enter with boldness into the future that Jesus purchased for you if you're stuck in your past? Wie kannst du mit Kühnheit in die Zukunft eintreten, die Jesus für dich gekauft hat, wenn du in deiner Vergangenheit feststeckst? And your past has nothing to do with how bad you were. Und deine Vergangenheit hat nichts damit zu tun, wie schlecht du warst. It has to do with how good Jesus was. Alles hat damit zu tun, wie gut Jesus war. It's all been publicly displayed that you were set free. Es ist komplett öffentlich sichtbar, dass du befreit bist. To know, this is what I have done. So habe ich das gemacht. When there are any accusations that are trying to grip into my life. Wenn es irgendwelche Anklagen gab, die mich im Leben ergreifen wollten. When they try to creep in, you know, and grip me. Weißt du, wenn sie sich einschleichen und mich ergreifen wollen, I quickly look at the cross and I said, it's cancelled, it's cancelled, it's cancelled, it's cancelled. Dann schaue ich schnell auf das Kreuz und sage, das ist ausradiert, gelöscht und entfernt. And you know what happened? Weißt du, was passiert ist? Not only this brought a beautiful freedom to me and such a freedom before Jesus. Nicht nur brachte es mir eine herrliche Freiheit und eine enorme Freiheit vor Jesus. But this also helped me to treat other people just like this. Sondern es half mir auch, andere genauso zu behandeln. When anybody who is around me does something wrong and says, Renat, I'm sorry, for me, it's cancelled out. We never again need to talk about it one word. Wenn jemand mir Unrecht tut und sich bei mir entschuldigt, dann ist die Sache für mich ausradiert und wir brauchen nie wieder ein Wort darüber zu verlieren. If Jesus cancelled out and made a public display of all of your sin, by nailing to the cross. Wenn Jesus alle deine Sünden ausgelöscht hat und ein öffentliches Zeugnis daraus gemacht hat, indem er sie ans Kreuz nagelte, you need to do this with your own sins and the sin of anybody who ever sinned against you. Dann sollst du das Gleiche mit deinen Sünden und mit denen anderer Leute tun. So, maybe some of you are struggling with forgiving other people. Einige von euch ringen vielleicht damit, anderen zu vergeben. You know, other people who've sinned against you, who've done things that hurt you. Andere, die gegen dich gesündigt haben oder Dinge taten, die dich verletzt haben. Why don't you do the same thing? Warum tust du nicht das Gleiche? Why don't you go into your heart zone? Warum gehst du nicht in deine Herzenszone? And you imagine, visualize the things that they have done wrong against you. Und du stellst dir die Dinge, die sie dir gegenüber falsch gemacht haben, vor. And then, as you visualize them on the cross. Und dann, wenn du sie am Kreuz hängend visualisierst. You visualize big, big, big red words over it, cancelled out. Stellst du dir ganz große rote Buchstaben vor, die sagen, ausgelöscht. And as yours have been cancelled, so you cancel the ones of the others. So wie deine Schuld ausradiert wurde, löschst du auch die der anderen aus. Let's live in the freedom of the cross. Lass uns in der Freiheit des Kreuzes leben. And let's smack the devil in the face. Und lass uns dem Teufel ins Gesicht schlagen. See you. Bis dann.